Dies hast du um mich getan?« rief sie. »Oh, dann habe ich auch keinen Kummer mehr.« Und sie umschlang ihn und weinte an seiner Brust. »Ach, Kind«, sagte Kerhawi, »ich aber, wenn ich an das Höllenfeuer denke, ich habe recht viel Kummer.« »Sprechen wir nicht davon«, sagte sie. »Kein Mensch kann verloren sein, weil er Kokua liebte und sonst keinen anderen Fehler begangen hat. Ich sage dir, Kerhawi, ich werde dich retten mit diesen meinen Händen oder mit dir vereint untergehen.« »Was? Du liebtest mich und gabst deine Seele hin und du denkst, ich will nicht sterben, um dafür dich zu retten?« »Ach, Geliebte, du möchtest 100-mal sterben. Welchen Unterschied würde das machen?« rief er. »Weiter nichts, als dass ich dann einsam wäre, bis die Zeit meiner Verdammnis käme.« »Du weißt nichts«, sagte sie. »Ich wurde in einer Schule in Honolulu erzogen. Ich bin kein gewöhnliches Mädchen. Und ich sage dir, ich werde meinen Geliebten retten.« »Was sagtest du da von einem Cent? Die ganze Welt ist doch nicht amerikanisch. In England haben sie ein Geldstück, das sie einen Farthing nennen. Das ist ungefähr ein halber Cent.« »Aber oh weh«, rief sie, »damit wird es ja kaum besser, denn der Käufer muss verloren und verdammt sein. Und wir werden keinen Menschen finden, der so tapfer ist wie mein Kerhawi. Aber höre, da ist Frankreich. Da haben sie eine kleine Münze, die sie einen Centime nennen, und von denen gehen 5 auf einen Cent oder so ungefähr. Besser könnte es uns nicht passen. Komm, Kerhawi, lass uns nach den französischen Inseln gehen. Lass uns nach Tahiti gehen, so schnell uns Schiffe befördern können. Dort haben wir 4 Centime, 3 Centime, 1 Centime. 4-mal also ist ein Verkauf und Kauf möglich, und wir sind 2, um den Handel zu betreiben. Komm, mein Kerhawi, küsse mich und jage die Sorgen weg. Kokua wird dich beschützen.« »Gottesgabe«, rief er, »ich kann nicht glauben, dass Gott mich dafür bestrafen will, dass ich etwas so Gutes begehrt habe. Sei es also, wie du willst. Bringe mich, wohin es dir beliebt. Ich lege mein Leben und Seelenheil in deine Hände.« In aller Frühe am nächsten Morgen war Kokua schon beim Packen. Sie nahm Kerhawis Kiste, die er als Matrose benutzt hatte, und zuerst legte sie die Flasche in eine Ecke. Und dann packte sie ihre reichsten Kleider ein und die besten Schmucksachen, die sie im Hause hatten. »Denn«, sagte sie, »wir müssen wie reiche Leute aussehen. Wer würde sonst an die Flasche glauben?« Und während der ganzen Zeit, da sie packte, war sie so lustig wie ein Vogel. Nur wenn sie Kerhawi ansah, dann stürzten ihr die Tränen in die Augen und sie musste hinlaufen und ihn küssen. Kerhawi aber war eine Last von seiner Seele los, jetzt, da er sein Geheimnis mit einem anderen Menschen teilte und Hoffnung vor sich sah. Da schien er ein neuer Mensch geworden zu sein. Seine Füße traten leicht auf die Erde, und das Atmen war ihm wieder eine Wonne.